sind die Bogenmut. Durch eine Schlau, die Tollwut hat uns gebracht. Geh in den Feld, Feld von USA. Wir fort. Denn das ist wer, darum spielen wir heute an einem anderen Ort.